Wenn die Faulen und die Dummen debattieren, ist es nicht sonderlich verwunderlich, wenn ihr alle bald kapieren. Sie fahren die Karre mit Vollgas vor die Wand, und bald ist es wohl noch Geschichte, was weiter unser Volk und unser Land. Wenn die Faulen und die Dummen debattieren, ist es nicht sonderlich verwunderlich, wenn ihr alle bald kapieren. Sie fahren die Karre mit Vollgas vor die Wand, und bald ist es wohl noch Geschichte, was einst war unser Volk und unser Land. Wieder mal die gleiche Scheiße, Jahr aus Jahr ein. Inkompetenz vom Allerfeinsten bei diesen Scheißereien. Diese maßlose Dummheit und grenzenlose Idiotie sind der lebende Beweis. Wir leben in einer Kakistokratie. Wenn die Faulen und die Dummen debattieren, ist es nicht sonderlich verwunderlich, wenn wir alle bald kapieren. Sie fahren die Karre mit Feuer vor die Wand, und bald ist es nur noch Geschichte, was einst war unser Volk und unser Land. Es läuft mal wieder Bundestag live, hoffentlich sind der Glotze einer dümmer als der andere, dass ich davon nicht kotze. Hört ihr und glaubt ihr etwas selber, was ihr sagt? Wenn ihr in eurer Narrensitzung mal wieder viel redet, doch nicht so. Wenn die Faulen und die Dummen debattieren, ist es nicht sonderlich verwunderlich, wenn wir alle bald kapieren. Sie fahren die Karre mit Feuer vor die Wand, und bald ist es nur noch Geschichte, was einst war unser Volk und unser Land. Und die Dummen debattieren, ist es nicht sonderlich verwunderlich, wenn ihr alle bald kapieren. Sie fahren die Karre mit Vollgas vor die Wand, und bald ist es nur noch Geschichte, was einst war unser Volk und unser Land. Wenn wir alle bald kapieren, sie fahren die Karre.